WDR 3 Hörspiel. Freitags ist Hörspiel-Krimi-Tag hier in WDR 3. Kommen Sie jetzt dafür bitte mit in den Ruhrpott. Wir begleiten Kommissar Paul Kruske bei seiner Arbeit, der, sagen wir, nicht so ganz problemfrei durchs Leben geht und diese Probleme mit diversen Hilfsmitteln bekämpft. Und diese Hilfsmittel wiederum trüben seine Wahrnehmungsfähigkeit manchmal etwas ein. Und dann erkennt er auch noch, dass die zwei aktuellen Morde, die er untersucht, irgendwie viel mehr mit ihm selbst zu tun haben, als ihm lieb ist. Thomas Anzenhofer hat diesen Krimi geschrieben, namens Solo für Kruske. Viel Spaß. Das war's also. Schluss, aus, Ende. Aus dem Plattenspieler schreit jemand was von Speer und Erlösung. Und mir ist schlecht vom Blutgeschmack im Mund. Gleich wird sich der Tonarm heben und ich mit einem lauten Knall auf einen anderen Stern versetzt. Auch gut. Endlich Ruhe. Keine Opern mehr, kein irres Gequatsche. Oder ist das wieder einer dieser seltsamen Träume, die ich in den letzten Wochen oft hatte? Vielleicht hätte ich die Tabletten doch nicht absetzen sollen. Allerdings, der Kabelbinder, der meine Hände mit der Kellerwand verbindet, ist real. Und der Schmerz beim Versuch, diesen durchzuscheuern, auch. Und der Irre, der mich in diese beschissene Situation gebracht hat, ist sicherlich schon über alle Berge und kann in aller Ruhe das Attentat ausführen. Jetzt schreit sich die Oper dem Ende entgegen, wenn mir jetzt nicht bald was einfällt. Solo für Kruske von Thomas Anzenhofer. Musik Tarek Dosdoru und Rüdiger Scheibner. Regie Thomas Werner. Der ganze Mist begann vor 5 Tagen. Mein Kollege Oleg und ich saßen in unserer Stammkneipe und wollten den Anblick der toten Frau vergessen. Mehrere Whiskys, von uns liebevoll Mutter W. genannt, hatten sich bereits den Weg zu unseren angestrengten Hirnen gebahnt. Scheißtag. Noch ein? Jo. Ich konnte kotzen. Yo. Es war gegen 16 Uhr desselben Tages gewesen, als... Kriminalhauptkommissar Kruske, KK11. Hier, Einsatzleitstelle. Wir brauchen einen vom K. Weibliche Leiche von Baggerfahrer bei Ausschachtungsarbeiten im Baugelände der Livonia AG gefunden. Adresse bekannt? Ja, bekannt, danke. Oleg, Rabota. Die Livonia AG, die regelmäßig mit Titeln wie Skandal um Immobilienfirma in den Gazetten erschien, hatte das Gelände eines ehemaligen Bauernhofs gekauft, um dort nun ein der gestiegenen Bedeutung dieser Heuschreckenfirma angemessenes Domizil zu errichten. Welche Idioten haben diesen Tatort nicht abgesperrt? Jeder, der hier nicht hingehört, wird entfernt, aber plötzlich. Paul, da drüben, das muss der Baggerfahrer sein, ne? Ja. Sieht aus, als hätte er sich das Mittagessen noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und daneben ist das nicht, Ja, das ist Sabine Röslinger. Hier offensichtlich tätig als Notfallseelsorgerin. Sie war mir nicht ganz unbekannt. War ich doch nach mehreren ungünstigen Dienstbeurteilungen wegen meiner offensichtlichen Tabletten- und Alkoholabhängigkeit von Staatsanwältin Fleischer dazu verdonnert worden, besser, es wurde mir nahegelegt, eine Therapie bei der anerkannten Psychologin Röslinger zu machen. Was dann danach eine sehr schöne, fast 6-monatige Beziehung mit allerdings schlechtem Ausgang für mich zur Folge hatte. Ich zog mein Dienstgesicht auf, grüßte die Röslinger knapp, aber freundlich, und wandte mich dann an den Gerichtsmediziner. Weibliche Leiche, Fundort in 30 cm Bodentiefe. Wahrscheinlicher Todeszeitpunkt vor circa 2 Wochen. Die Verwesung hat eingesetzt. Und? Eine Todesursache. Vermutlich stumpfe Gewalt am Hinterkopf. Alter zwischen 35 und 45 Jahren. Name und Herkunft unbekannt. Noch was? Besondere Merkmale. Keine Zähne. Offensichtlich gewaltsam entfernt. Ob prä- oder postmortal ist noch unklar. Hm. Die Hände sind abgetrennt worden. Und an einem noch nicht ganz verwesten Teil des Nackens Reste eines Tattoos. Mann, ich kann die Scheiße nicht mehr sehen. Warum ich? Soll die Scheiße doch ein anderer aufräumen und überhaupt? Bringt euch alle gegenseitig um, als Dünger taugt da was. Der nächste Morgen. Die Türklingel nervte penetrant. Paul! Pass auf! Was? Paul! Scheiße, Paul. Schon wieder verpennt. Das ist bestimmt Oleg. Brüderchen, die Toten dürfen schlafen, du nicht. Übrigens, dolle Frisur. Oh, leck mich, Oleg. Kenn mich nicht. Dabei. Chef und Schüler macht Einsatzbesprechung. Komm jetzt, wir müssen los. Oleg heißt eigentlich Oliver Russek. Und deshalb gibt er sich viel Mühe, den Russlanddeutschen zu mimen. Die Herren Kruske und Russek können das auch schon einrichten. Müssen wir als erstes einen Alkotest machen oder sind Sie schon aufnahmebereit für diesen unangenehmen Fall? Sicher. Nun, da wir vollzählig sind, meine Herren, die Dame, wie Sie wissen, ist die Livonia einer der größten Steuerzahler der Stadt. Und ich stehe kurz vor der Pensionierung und will... Schlussfolgerung? Deshalb keinen Ärger mehr. Die Livonia-Leiche hat absolute Priorität. Die Identifizierung der Toten gestaltet sich schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Die Suche nach vermisst gemeldeten Personen ergab nichts. Kommen wir zu den Fotos der Toten. Etwas irritiert mich an dem Tattoo, kann aber nicht sagen was. Es erscheint im Gegensatz zum restlichen Zustand des Körpers sehr plastisch, sehr, nun ja, frisch und seltsam. Ein doppelköpfiger Adler mit ausgebreiteten Schwingen, der eine mehrfach gewundene Schlange in seinen Klauen hält. Nicht sehr kunstvoll. Auf keinen Fall Profiarbeit. Klugscheißer. Aber vielleicht doch eine Spur. Können wir den Typ, der das gestochen hat, ausfindig machen? Gibt es vielleicht einen Namen? Naja, ich meine, in einer Zeit, in der wirklich fast jeder sich die Haut tapezieren lässt, sind das extrem schlechte Aussichten, oder? So kennen wir Sie, Kruske. Immer positiv aufgestellt. Ja. Auf die DNA-Analyse müssen wir noch warten. Vielleicht ergibt die ja etwas. Es gibt auch gute Nachrichten. Der Rechtsmediziner fand bei der Obduktion eine Metallschiene am linken Unterarmknochen, wahrscheinlich mehrere Jahre alt. Das verwendete Material weist auf eine Herkunft aus dem ehemaligen Jugoslawien bis in den Nahen Osten hin. Oh Mann, Oleg, heute Abend mal ohne Alk. Gaspardin Pavel, wir sollten bei Flüchtlingsheimen beginnen. Vielleicht? Wo sonst, Tigermann? Die üblichen Routinebefragungen. Ergebnis 0. Am Abend Stammkneipe. Wieder alle besseren Vorsätze. Ich dachte gerade mal wieder angestrengt in mein Glas voll Mutter W, als Wallon hereinkam. Und? Muss. In meiner Zeit beim Einsatztrupp hatte ich mehrfach mit dem jungen Wallon zu tun. Nichts Großes. Ein bisschen Rauschgift hier, eine Schlägerei da. Er war Kosovo-Albaner, der während des Balkankriegs mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen war. Ey, warte mal, Wallon. Moment mal. Was denn? Dein Tattoo. Und? Ich hatte noch die Fotos der Toten in der Tasche und zeigte Wallon dasjenige mit den Tattoo-Resten. Schon mal gesehen? Naja. Ja, dann ist es ähnlich. Ähnlich, nicht gleich. Komm schon. Also, ich habe hier den doppelköpfigen albanischen Adler. Den lässt sich bei uns jedes Kind stechen. Ja, und weiter? Der Adler auf deinem Foto. Kennen Sie sowas, eine Schlange? in den Clown. Schlecht zu erkennen. Ist ja halt weg. Komm, jetzt lass ja nicht alles aus der Nase ziehen. Also okay, ich erzähl dir jetzt. Die Nummer hast du nicht von mir. Okay? Das ist ein kosovarischer Journalist, der über mafiöse Gruppen bei uns und ihre Verbindungen nach Deutschland schreibt. Es soll um Mädchenhandel, Immobilien und Geldwäsche im ganz großen Stil gehen. Die Schlange mit dem Adler ist die Erkennungszeichen. Der Journalist hat schon 2 Anschläge überlebt. Versteckt sich im Moment hier in der Stadt. Und wenn du großen Ärger willst, dann rufst du ihn an. Ich muss jetzt. Mach's gut. Und pass auf dich auf. Mädchenhandel und Immobilien. Die Livonia ist ein Immobilienkonzern. Die Kommissare Kruske und Zufall haben den Fall in Rekordzeit gelöst. Am nächsten Morgen Überdruss. Irgendwie schien das alles zu simpel. Vor allem, sollte irgendeine Verbindung zur Livonia bestehen, wie idiotisch musste man sein, die Leiche auf dem eigenen Firmengelände zu vergraben. Obwohl, dass Verbrechen nicht unbedingt etwas mit Intelligenz zu tun haben müssen, war mir nicht fremd. Also, auf zur Heuschreckenbefragung. Einen wunderschönen guten Tag, meine Herren. Mein Name ist Peter Hartung. Ich bin der Pressesprecher der Livonia AG und wir haben Sie natürlich schon erwartet. Leider hat der gesamte Vorstand eine Sitzung, die überlebenswichtig für das Gedeihen der Firma und somit diese unabkömmlich sind. Ich aber bin dazu ermächtigt, der geschätzten Polizei in jeder Weise und unbedingt Unterstützung zukommen zu lassen. Wir sind ja alle so betroffen und entsetzt. Alle, wirklich. Herr Hartung. Hartung. Natürlich. Haben Sie irgendwelche Informationen, die uns behilflich sein könnten? Ich habe Ihnen hier schon einmal unsere Pressemappe bereitgestellt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass uns allen das Opfer unbekannt ist und deshalb... Ja, Herr Vivi, wir bräuchten eine vollständige Mitarbeiterliste von Ihnen. Ich war Oleg dankbar dafür, dass er die Befragung eröffnet hatte. Denn ich hätte kein Wort herausgebracht. Ich stellte mir gerade vor, wie ich mit 400 Mitarbeitern, die ähnlich wie dieser Schleimbeutel gelagert waren, Verhöre führen musste. Und da waren sie wieder. Die Zweifel, ob ich die Augen wirklich aufgehabt hatte bei der Berufswahl. Wir gingen. Wieder mal nicht geschafft, das Alpha-Tier zu geben. Ich zündete mir eine Zigarette an und setzte das abgebrühte Kruske-Gesicht auf. Siehst du das, Oleg? Dieses Bächlein vor dem Eingang, das soll Feng Shui sein. Eine Heuschreckenfirma, die ihre Mieter in verschimmelten Wohnungen vegetieren lässt, schmückt sie mit fernöstlichen Harmoniesymbolen. Innen Feng, außen Shui oder so. Du weißt doch, unter einem liegenden Stein fließt kein Wasser. Gar nichts wusste ich. Olegs Vorliebe für russische Sprichwörter ging mir auf den Zeiger. Zurück ins Büro. Hallo? Bitte? Guten Tag, mein Name ist Kriminalhauptkommissar Kruske. Ich habe Ihre Nummer von unserem gemeinsamen Freund Valon. Es geht um einen Mordfall, bei dem Sie mir eventuell wichtige Informationen geben können. Stadtpark am Denkmal, heute, 15.37 Uhr. Sie erkennen mich an der Gazette dello Sport. Es ist genau die Uhrzeit, zu der ich auch meine Verabredung machen würde. Und eine Zeitung, gedruckt auf rosa Papier, sehr unauffällig. Werden sehen. Tag. Kruske. Freund des italienischen Fußballs? Florin. Einfach nur Florin. Der Nachname tut nichts zur Sache. Was kann ich für Sie tun? Als ich ihm in Kürze den Fall erläuterte und das Tattoo erwähnte, war es, als hätte ich ein riesiges Fass angestochen. Aus Florin, einfach nur Florin, sprudelte es nur so heraus. Er begann mit der Geschichte der albanischen Mafia im ausgehenden 19. Jahrhundert, spann dann einen Bogen über eine internationale Verschwörung der Immobilien-Hedgefonds zum Zwecke der Minimierung von Arbeitslosen und Migranten durch Einsatz von hochfrequenten Tönen in Sozialwohnungen, durch die Bewohner langsam, aber sicher in den Wahnsinn getrieben werden. Die frei werdenden Wohnungen können da Luxus saniert werden. Ich tat so, als würde ich mit zusammengekniffenen Augen sehr konzentriert und erstaunt zuhören. In Wahrheit erwischte ich mich bei Gedanken wie: Kruske, der Superbulle, sitzt mit seinem internationalen Informanten in einem äußerst gefährlichen Habitat und rettet die Welt vor den Immobilienhaien. Müll, der redet so einen Müll. Ja, Oleg, was gibt's? Paul, neue Leiche, komm. Ach, schon unterwegs. Florin, Sie haben mir sehr geholfen, vielen Dank. Und seien Sie vorsichtig, das ist verdammt brisantes Material. Der Tatort war in einer Laubenkolonie. Garten an Garten, alles schön gestutzt. Die üblichen Zwerge und auf Stangen gespießte hölzerne Seemöwen. Als sich die Parzelle, die jetzt mit Polizeiflatterband abgesperrt war und auf der Uniformierte und Spurensicherer herumliefen, stellte eine Ausnahme dar. Ein wohltuender Wildwuchs, ein sanftes Chaos aus Obstbäumen, Unkraut und Feldblumen beherrschte diesen Garten. Der Gerichtsmediziner baute sich vor mir auf. Erste Information, wie immer spärlich. Leiche weiblich. Schon wieder. Fundort in der Hütte, nicht gleich Tatort. Verbrennung, wahrscheinlich postmortal zugefügt. Genaueres natürlich erst nach der Obduktion. Es hatte zu regnen begonnen. Ich betrat die Hütte. Der Körper oder was dieses verbrannte Etwas sonst in einem früheren Leben dargestellt haben mochte, lag wie eine verkannte Skulptur auf einem Resopaltisch, der durch seinen dahingeschiedenen Bewohner zu unerwarteten Altarehren kam. Wo ist Oleg? Hat er das da schon gesehen? Ja, ist raus zur Zeugensuche. Ja, die Parzelle war übrigens angemietet auf den Namen einer gewissen Sabine Röslinger. Nochmal den Namen! Sabine Röslinger, 43. Damals den Rest hörte ich nicht mehr. Sabine. Die Sabine, die ich noch vor 2 Tagen auf der Baustelle getroffen hatte. Die Sabine, mit der ich mehr als nur therapeutischen Kontakt hatte, die lag jetzt hier vor mir, ein verbrannter Klumpen Fleisch. Paul, tut mir... Lass! Okay, ey. Komm, geh nach Hause, Paul. Nach einer von Albträumen unterbrochenen, durchwachten Nacht mit Whisky, Tabletten und Pernod, das Lieblingsgetränk von Sabine, erschien ich am nächsten Morgen im Präsidium. Na, Chef? Mal wieder Lederallergie? Ja. Naja, das hat man, wenn man mit Schuhen im Bett aufwacht und der Schädel brummt. Sehr witzig. Sorry, wollte ein bisschen aufheitern. Ja. Ulrike Piepe Bringshagen war die RA-Innen des KK11, Regierungsangestellte in der Verwaltung, früher auch Sekretärin. Und trotz ihrer zarten 28 Jahre sowas wie die Mutter der Kompanie. Und Olegs heimliche Liebe. Er traute sich aber nicht an sie ran, wegen ihrer von allen gefürchteten Spitzenzunge. Übrigens, die Kollegen haben anhand der DNA den Namen der Livonia-Leiche herausgefunden. So, so. Sie hat vor 4 Monaten eine Vergewaltigung angezeigt. Eigentlich wird die DNA der Opfer nicht gespeichert. Ihre wurde jedoch aus Versehen durch den Fahndungscomputer gejagt. Dabei kam heraus, dass sie vor Jahren als Terrorverdächtigte gelistet wurde. So konnten wir sie zuordnen. Ja, ein maskierter Mann habe sie angeblich in sein Auto gezerrt, gefesselt und die Augen verbunden und ist laut ihren Angaben circa eine halbe Stunde mit ihr gefahren, habe sie dann vermutlich in einen Kellerraum gebracht und dort stundenlang missbraucht. Danach wurde sie wieder ins Auto gesetzt und kurz vor der Stadt rausgeworfen. Name? Nadja Berner. Was? Nein. Chef? Noch bleicher, als Sie jetzt schon sind, geht nicht. Alles in Ordnung? Ja, sicher. Mit einem Mal war alles anders. Gerade eben waren es noch 2 Kriminalfälle, die man, wenn auch noch so unappetitlich, mit den normalen Mitteln vernünftiger Kriminalistik schon zu einem wie auch immer gearteten Ende zu führen hatte. und plötzlich steht ein Mann namens Paul Kruske im Zentrum des Sturms. Nadja Berner war Jazzsängerin gewesen. Wir hatten einen gemeinsamen Auftritt und da hatte es gefunkt zwischen uns. Irgendwie mag ich meinen Beruf, aber eigentlich wäre ich lieber Musiker. Es reicht bei mir nur zum Amateur, ein bisschen Gitarre, Stimme ganz passabel. Das mit Nadja hielt nicht lange. Sie war damals gerade auf dem Weg zur Hardcore-Veganerin und das passte nur marginal zu meinem Lebenswandel. Als sie begann, sich zu weigern, in ein Mikrofon zu singen, in das vorher meine Mettbrötchen gesättigte Stimme gehaucht hatte, wusste ich, dass es wieder mal Zeit war, das zu tun, was ich am besten konnte. Mich verpissen. Paul, draußen rollt die Frau Staatsanwältin rum und möchte mit dir sprechen. Weiß zwar nicht, was mit dir los ist, aber reiß dich jetzt zusammen. Pass auf, was du ihr sagst. Du weißt doch, ein Wort ist kein Sperling. Fliegt es fort, fängst du es nicht wieder ein. Fleischer, Adele, einstmals jüngste leitende Staatsanwältin in Nordrhein-Westfalen, brillante Abschlüsse und Arbeiten zum Strafrecht, fehlen jeglicher Beißhemmung. Nach einem Sportwagenunfall vor einigen Jahren, am Steuer saß ein angesehener Jurist aus der Staatskanzlei, ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Der Grund des gemeinsamen Ausflugs ist bis heute Gegenstand ausführlicher Gerüchte und Karrieresprunginterpretationen. Nun, Herr Kruske. Kruske. Ich wollte mich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigen. Wir haben hier, wenn ich das richtig sehe, innerhalb weniger Tage zwei weibliche Leichen. Und ich erkenne noch keinerlei Fortschritte Ihrer Abteilung. Können Sie schon ausschließen, dass wir es hier mit einem Serientäter zu tun haben? Wir können das im Moment weder ausschließen noch abschließend verneinen. Tja, Herr Kruske. Kruske. Vielleicht ist der Fall aber auch ein Nümmerchen zu groß für Sie. Ich könnte veranlassen, dass Ihnen zunächst zwei erfahrene Beamte... Ich hatte als junger Kommissar einen verdeckten Einsatz, den ich gründlich vermasselte. Da die aufstrebende leitende Staatsanwältin den Einsatz in der Aussicht auf schnelle erste Erfolge im neuen Job angeordnet hatte, ohne ausreichendes Beweismaterial im Vorfeld, waren wir beide blamiert. Und das vergaß sie mir nicht. Was Frau Rüsslinger angeht, ich kannte sie gut. Sie doch auch, Herr Kruske, wie wir beide wissen. Gibt es denn irgendeine Art von Verbindung zwischen den beiden Opfern? Eine Verbindung? Ja. Es gibt eine Art von Verbindung zwischen den beiden Opfern. Die Verbindung besteht darin, dass ich sie beide gevögelt habe. Sonst ist noch nicht viel klar. Mir ist nur klar, dass auch ehrgeizige Behinderte scheißätzend sein können. Das war es wohl, was Oleg meinte mit dem Sperling, den man nicht mehr einfängt. Oder das Wort? Egal, das würde Folgen haben. Und es hatte Folgen. Waffe... Und Dienstmarke, Kruske. Und Sie halten sich zu unserer Verfügung. Suspendiert. Auf unbestimmte Zeit. Abgeschnitten von der Nabelschnur, die mir im Moment hätte nützlicher sein können als je zuvor. Denn natürlich gehöre ich nun auch zum Kreis der Verdächtigen. Ich hatte die Unterlagen im Büro noch schnell kopiert und vor mir auf dem Küchentisch ausgebreitet. Irgendwo musste dadurch eine Logik, ein Zusammenhang erkennbar sein, außer dem, dass ich mit beiden Ermordeten liiert war. Oder war es Zufall? Ich bin ein Aficionado des Zufalls, besessen davon, den Leuten, die da behaupten, es gäbe keinen Zufall, zu widersprechen und ihnen klarzumachen, dass es nur Zufälle gibt und dass das, wenn man so will, ja eigentlich der effektivste Gottesbeweis sei. Es war bereits nach 10, als es an der Tür klingelte. Piepe? Sorry, Chef. Hab Ihre Adresse in detektivischer Kleinstarbeit rausgekriegt. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die Sie interessieren könnten. Aha. Ja, muss ich die jetzt in Ihren toten Briefkasten legen oder kann ich reinkommen? Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Übrigens, Angst vor Hunden. Im Gegenteil. Der einzige Mensch, dem ich wirklich vertraute, war mein Hund. Ich hatte ihn Mensch getauft. Weniger, weil ich der landläufigen Meinung bin, dass Hunde die besseren Menschen sind. Vielmehr, weil es mich freut, wie die Leute mich anstarren, wenn ich auf der Straße mit dem Finger auf ihn schieße und der Hund so lange tot liegen bleibt, bis ich ihm »Steh auf, Mensch, und wandle« zurufe. Mensch, Besuch! Der belgische Schäferhund stürmte auf Piepe zu, Mensch, richtete sich auf und gab ihr einen saftigen Zungenkuss quer übers Gesicht. Piepe lachte laut, raufte kurz mit ihm und war begeistert. Was zu trinken? Wasser, Kaffee, Cola? Rotwein, danke. So, mir ist aber gut. Hey, bevor ich Ihnen das hier zeige, muss ich Sie etwas fragen. Was haben Sie jetzt vor? Ich? Warum? Na, ich frage mich, ob Sie in Alkohol und Selbstmitleid versinken oder das Schwein schnappen wollen. Und ich würde mich persönlich freuen, wenn Sie der Fleischer zeigen, dass Sie ein verdammt guter Bulle sind. Sein können. 28 Jahre, Sekretärin und so ein Selbstbewusstsein. Was bildet die sich eigentlich ein? Ich hole mir das oder die Schweine und die Fleischer kann mich machen. Gut. Punkt 1. Es sieht alles nach das Schwein aus. Dasselbe Tattoo wie bei Nadja Berner wurde auch bei Sabine Röslinger gefunden. Kurz unterhalb des linken Ellenbogens und zwar, und jetzt festhalten, Chef, zugenäht mit feuerfestem Material und zusätzlich mit einer nicht brennbaren Substanz behandelt, sodass es durch die Verbrennung nicht zerstört wird. Was? Beide Tattoos wurden postmortal appliziert. Die Entfernung von Händen und Zähnen bei Berner ebenfalls postmortal. Todesursache Röslinger? Er wirkt mit sehr dünnem Material, vermutlich Drahtschlinge. Kriege ich jetzt endlich meinen Wein? Eine Flasche später sah man uns über die Unterlagen gebeugt, die den ganzen Tisch und Teile des Bodens belegten. Die Vergewaltigung der Berner. Wurden eigentlich Spuren fremder DNA bei ihr gefunden? Null. Danke. Der Täter scheint mit äußerster Vorsicht vorgegangen zu sein. Auch blieben ihre Augen die ganze Zeit verbunden. Das Einzige, was ihr aufgefallen ist, wäre ein Geruch nach faulendem Obst gewesen. Und sie erinnert sich, dass die ganze Zeit Musik lief. Irgendeine Oper, die ihr aber unbekannt war. Wir können also noch nicht mal ausschließen, dass der Mörder von Nadja und der Vergewaltiger ein und dieselbe Person sind. Können wir nicht. Ich erhob mich, um eine neue Flasche zu holen. Da ich aber vor Piepes Erscheinen schon vorgeglüht hatte, gelang mir dies nicht mit der gewünschten Eleganz. Ich taumelte, stützte mich mit der Hand am Tisch ab. Dabei fielen die Fotos der Tattoos herunter. Ich bückte mich, sehr konzentriert, nahm sie auf und runzelte die Stirn. Ich führte sie näher an die Augen, dann wieder weiter weg. Sodann drehte ich sie jeweils um 90 Grad. Piepe sah mich besorgt an. Alkohol oder Entdeckungschef? Hier, schau dir mal die Schlange auf den beiden Fotos an. Sehr lange Schlange? Irgendwie nicht sehr realistisch. Vielleicht einfach nur ein schlechter Stecher. Entschuldigung, Nadler oder wie sagt man dazu? Ja, jetzt dreh sie mal um 90 Grad, ne? Verdammt, so geht's, sieht das aus wie ein Notenschlüssel. Ja, genau. Ja, und hier, diese Linien auf den Schwingen, 5 auf jeder Seite, das könnten auch Notenlinien sein. Und die 2 Punkte auf jeder Seite, das sind die Noten. Und das Schwein will uns was mitteilen. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Das hat doch mit mir nichts zu tun. Ich hol uns noch eine Flasche. Zwei Flaschen später griff ich zum Telefon und rief Tarik, einen befreundeten Musiker, an. Kruske, es ist 2:30. Egal. Ja, hey, Tarik, hey, Paule, ich störe doch nicht, oder? Hey, Paule, nö, gucke Snooker. Was gibt's? Es geht um Noten. Pass auf, wenn ich auf der einen Seite ein F und ein H übereinander habe, auf der anderen ein E und ein C, was kann das Besonderes bedeuten? Das ist ein Tritonus und seine Auflösung. Also, ah ja, klar, ja. Ja, und was heißt das jetzt? Auch Diabolos in Musica genannt, ein besonders spannungsreiches Intervall. Zu manchen Zeiten sogar von der Kirche verboten, wird gern verwendet, um Düsteres, Tragisches auszudrücken. Heutzutage vom Jazz bis Death Metal sehr beliebt. Warum? Später, ich danke dir. Alles Zeichen für mich. Der meint mich. Mich. Der meint mich. Wie jetzt? Rainer. Wer oder was ist Rainer? Rainer Arndt ist ein Jazzmusiker, dem ich vor 7, 8 Jahren den Mord an seinem Drummer nachweisen konnte. Die Band hieß Encyclopedia Tritonica. Und der Schlagzeuger hatte Arndt fehlendes Timing während eines Konzerts vorgeworfen, worauf dieser im Stunden später nächtens heimlich auflauerte und ihm von hinten mit seiner Gitarre den Schädel einschlug. Gitarre? Ja, vor Gericht konnte Arndt aufgrund seines eloquenten und künstlerisch exaltierten Auftretens einer Verurteilung wegen Mordes aus Heimtücke entgehen, bekam 6 Jahre wegen Totschlags im Affekt. Und als er nach der Urteilsverkündung aus dem Saal geführt wurde, zischte er mir zu: Die Cola wird dich interessieren, mein Freund. Ganz schön bekloppt, der Typ. Was ist eine Coda? Das ist der Schlussteil eines Musikstücks, bei dem Charakterzüge des Werks aufgegriffen und zusammengefasst werden können. Aha. Und du denkst, dieser Rainer will sich jetzt an dir rächen? Das wäre sozusagen dann das Ende vom Lied? Ja, es ist noch nie alles. Ich habe das alles vergessen, besser noch verdrängt. Arndt und ich kennen uns seit der Schulzeit. Er war sowas wie ein Idol für mich, für fast alle von uns. War damals schon ein begnadeter Gitarrist, sah irre gut aus, schlank, wirrer Lockenkopf. Irgendeine Zeitung nannte ihn später mal den Jimi Hendrix des Jazz. Jimi Hendrix? Viele von uns folgten ihm in allem, ob es nun um Mode oder Politik oder darum ging, welche Drogen man zu nehmen, welche Platten man zu kaufen hatte. Rainer war immer vorne dabei. Brandsätze auf Millionärswillen. Bei einer Hausbesetzer-Demo schlug er mit einer Eisenstange fast einen Polizisten tot. Bei all dem wurde nie geschnappt. Konnte ihm alles gar nicht radikal genug sein. Er beklagte sich immer, die 80er seien ja nur ein müder Abklatsch des vergangenen Jahrzehnts, der Kapitalismus habe. Piepe war eingeschlafen. Ein bekanntes Phänomen, wenn man jungen Menschen von der Zeit damals erzählt. Ich betrachtete ihr schönes, entspanntes Gesicht und spürte, wie sich zwischen die aufkeimenden väterlichen Gefühle ein anderes, nicht so väterliches mischte. Als hätte sie meine Gedanken erraten, schlug sie die Augen auf. Grüßke, den Blick kenne ich. Lass mal lieber stecken. Aber kann ich trotzdem bei dir pennen? Ist spät geworden und zu viel getrunken habe ich auch. Ja, Entschuldigung, ja, ich denke nicht, dass du auf Gammelfleisch stehst. Geh hoch ins Schlafzimmer, Bett ist ausnahmsweise frisch bezogen. Ich bleib hier auf dem Sofa. Keine Widerrede. Gute Nacht, Chef. Eins noch. Ja? Was hältst du eigentlich von Oleg? Mag ihn. Sogar ziemlich. Ist nur auch ein ziemlicher Feigling. Auch zu so. Gute Nacht, Kollegin. Ich schaute ihr nach, mit immer noch nicht ganz väterlichen Gefühlen, legte mich hin, überlegte noch kurz, ob ich mich nicht doch besser mit den Handschellen ans Sofa schnallen sollte und schlief ein. Schlafen und da dachte ich, ich mach mal mit Mensch eine Hunderunde. Aber da ist uns was Merkwürdiges passiert. Da war plötzlich so ein Surren und dann schlug auch schon dieser Pfeil in den Zaun. Direkt neben mir. Tolle Nachbarn hier. Der Pfeil war über und über mit Fadenkreuzen bedruckt. Das sind natürlich keine Fadenkreuze, sondern, verdammt, was ist die Mehrzahl von Cola? Der Die Kruda wird dich interessieren, mein Freund. Wahnsinnige hat wohl schon wieder eine Botschaft geschickt. Ich ging mit Mensch zu der Stelle, wo der Pfeil eingeschlagen war, und schloss anhand des Winkels auf die Abschussstelle, die ich im Buschwerk bei den nahegelegenen Bahngleisen vermutete. Such, Mensch. Und tatsächlich, Mensch nahm sofort Witterung auf und zog kreuz und quer schnüffelnd los, weg von der Bergmannssiedlung, hin zur wenige hundert Meter entfernt befindlichen Hauptstraße, um sich dann an einer Tankstelle auf einer bestimmten Stelle immer wieder im Kreis zu drehen. Offensichtlich endete hier die Spur. K.K. Kruske, brauche sofort die Videoaufzeichnung von heute Morgen. Nuschelte ich hastig der Servicekraft zu, indem ich ihr kurz meine Krankenkassenkarte vor die Nase hielt. Ich musste gar nicht lange suchen. Ein Kastenwagen stand an der Stelle, die der Hund markiert hatte. Ein Mann, hager, Lockenkopf, mit einer länglichen Sporttasche stieg ein und fuhr weg. Rainer Arndt. Ich notierte das Kennzeichen. Ganz klar, Blut. Ein metallischer Geschmack im Mund. Blut. Schon wieder dieser Traum. Gleich wird die Klingel im Sturm gehen und Oleg Brederchen rufen. Aber woher kommt diese Musik? Stier glotzte ich in das Schwarzrot meines Traums. Das ist Parsival, Richard Wagner. Falls ich deinen dumpfen Blick als Frage interpretieren darf. Sollte etwa das Leben es gut mit dir meinen und du interessierst dich auf deine alten Tage für richtige Kunst? Langsam dämmerte es mir, dass ich wach war und die Kopfschmerzen und der Blutgeschmack im Mund von jenen heftigen Schlägen herrührte, die ich unlängst in einem anderen Teil dieses Hauses empfangen hatte. Meine Hände waren auf dem Rücken gefesselt und ich befand mich offenbar in einem kleinen Vorratskeller, spärlich erhellt durch eine verdreckte Energiesparlampe. Die Kabelbinder, die noch irgendwie mit der Wand verbunden waren, schnitten mir in die Handgelenke. Aber schön, dass du mich endlich gefunden hast, Paul. War auch viel Arbeit, bis du mal auf die richtige Tonart gekommen bist. Er hatte sich von seinem Stuhl erhoben, der im Halbdunkel stand, neben Regalen voll mit eingelagerten Äpfeln und dem Plattenspieler, aus dem unerbittlich Wagner tönte, und kam näher. Immer noch hager, die Locken grau, auffallend kleine Ohren, weißes Leinenhemd, weiße Leinenhose. Rainer Arndt, hast du wirklich zwei Frauen abgeschlachtet, um mich dafür zu bestrafen, dass ich dich in den Knast gebracht habe? Paul, Paul, du hast dich immer schon überschätzt. Hast dich in Revoluzzerschale geworfen. Nur leider war nichts dahinter. Nur ein kleiner Spießer, der bei den Weibern landen wollte, während ich damals schon über ein Gesamtkunstwerk nachdachte. Und jetzt, kleiner Paul, stehe ich kurz vor der Vollendung meines Werks. Und du bist nur eine winzige Randnote in meinem Opus Magnum. Obwohl, ich gebe schon zu, dass ein profaner kleiner Rachegedanke meine Kreativität durchaus gesteigert hat. Insofern muss ich dir ja sogar dankbar sein. Hast du Nadja Berner vergewaltigt? Das war nicht so geplant. Ich wollte einfach noch mal unsere schönen alten Zeiten erleben und sie erlösen. Deine Nichtigkeit überschreiben mit Intensität. Dass dann noch mal ein halbes Jahr verging bis zu ihrer Erdung, hatte mit meinen Vorbereitungen zu tun. Was? Du und Nadja, ihr wart... Oh ja, lange vor dir. Die Welt ist klein, nicht wahr, Paul? Ich mag den Satz zwar nicht, aber hier trifft er doch zu. Ich war mit Nadja in einem Palästinensercamp im Libanon. Hat sie wohl nie erzählt, was? Und da hat sie sich den Arm gebrochen. Ja, woher weißt du? Unwichtig. Wahrscheinlich. Es wird dich sicherlich viel mehr interessieren, dass ich Nadja mit dieser Aria Pro erschlagen habe. Kannst dich erinnern? Meine erste Gitarre. Übrigens, hattest du vorhin auch das Vergnügen, ihren Sustain zu spüren? Und hier? Mit dieser A-Seite habe ich Sabine Röslinger erlöst. Und sie dann wieder aufgezogen. Und die Tattoos und Verstümmelungen und warum zunähen und dann verbrennen? Weil ich es kann. Im Knast habe ich viel genäht und tätowieren gelernt. Bin ich dir schon wieder dankbar. Mein Gott, du bist ja noch kranker, als ich dachte. Maul halten, Kuske! Und zuhören! Ich wollte, dass wir uns wiedersehen, alter Freund. Und ich wollte aus künstlerischer Eitelkeit und alter Verbundenheit, dass du, nur du, einen Blick werfen kannst auf die Dimension meines Werks. Und so setzte ich Zeichen, die dich letztendlich hierher an den Ort auch deiner Erlösung führen sollten. Und so geschah es ja auch. In der Tat. Nachdem ich an der Tankstelle die Videoaufzeichnung gesichtet hatte, ging alles sehr schnell. Der Inhaber des Kastenwagens war dank Piepes Hilfe schnell herausgefunden. Der Wagen war zugelassen auf eine Amfortas Musikproduktionsgesellschaft. Ich fuhr ungefähr 20 Minuten zu der angegebenen Adresse, ein einsam gelegener alter Bauernhof. Vor dem Haus stand der Kastenwagen. Das Haus schien unbewohnt. Ich drückte die unverschlossene Haustür auf, ein dunkler, kühler Flur. Während ich noch versuchte, mich an die Dunkelheit zu gewöhnen, spürte ich einen Luftzug. Doch bevor ich realisierte, was diesen ausgelöst hatte, empfing ich einen heftigen Stoß von etwas sehr Hartem auf den Mund. Taumelnd versuchte ich, mich irgendwo festzuhalten, als mich ein weiterer Schlag auf den Hinterkopf erstmal in den Ruhemodus versetzte. Aber wozu das alles? Denkst du, du veränderst irgendwas durch deine kranken Morde? Glaubst du, du lehrst den Kapitalismus das Fürchten durch Tattoos mit noch dazu schlecht gestochenen Adlern? Und überhaupt, was soll denn das für ein großes Werk sein? Bis jetzt klingt das nur nach extrem krankem Hirn. Lieber Paul, du checkst es nicht. Ich werde dir helfen. Man könnte sagen, dass da, wo die Religion künstlich wird, der Kunst es vorbehalten sei, den Kern der Religion zu retten. Das sagte Richard Wagner, als er an seinem Parsival arbeitete. Und etwas in diesem Sinne habe auch ich vor. Es geht um Erlösung und um Auflösung. Hast du es noch nicht bemerkt? Wir befinden uns in einem Krieg. Die letzten Schlachten haben bereits begonnen. Und worum geht es in diesem Krieg? Um Land, Öl, Wasser, Macht? Vordergründig, sicher. Aber dahinter steckt das wahre Motiv. Es geht um Deutungshoheit, um den Glauben an etwas Höheres, das die Menschheit ihrer Verbrechen entschuldigt und eine Berechtigung gibt, weiter ihr Unwesen zu treiben. Doch ich schweife ab. Also ganz profan die Fakten. Zunächst einmal, das ist kein Adler. Es ist der Schwan aus dem ersten Akt, der von Parsival dem reinen Tor erlingt. Ja, ja, die Fakten, Arndt. Warum die Röslinger? Warum Frau Röslinger sterben musste? Ganz einfach. Ich hasse Psychologen und sie war mit dir zusammen. Reicht doch, oder? Ich brauchte ja noch ein Zeichen für dich. Übrigens, in diesem Moment befördern Hermes-Nachfahren ein Päckchen mit, nun sagen wir, explosivem Inhalt an Frau Ulrike Piepe Bringshahn. Absender ein gewisser Paul Kruske. Es ehrt dich, dass du sie in Ruhe gelassen hast. Aber sie weiß einfach zu viel. Du hast meine Wohnung verwanzt. Brillant, Sherlock Kruske. Doch nun zur Hauptsache. Wenn der Kurier das Päckchen um genau 20.15 Uhr bei Frau Bringshagen abliefert, wird es in einem der großen Musentempel dieser Stadt ein gewaltiges Finale Furioso geben, eine bombastische Konzertreise. Die Sprengkraft des von mir konstruierten Maschinchens entspricht einer 500-Kilo-Bombe. So gebe ich der Welt die Chance, aus den Trümmern dieser verlotterten, subventionierten Eventkultur wieder etwas Ernsthaftes, Tiefes aufzubauen. Du wirst das leider verpassen. Denn hier kommt dein großer letzter Akt. Wenn ich diese Platte umdrehe, werde ich dich mit Wagner allein lassen. Habe mir auch was Besonderes für dich ausgedacht. Dieses kleine Kästchen hier ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Sobald der Plattenarm sich über ein bestimmtes Niveau hebt, wird dieses nette Häuschen mitsamt den Äpfeln, den Beweisen für mein hiesiges Wirken und Paul Kruske in die Luft fliegen. Arndt zielte mit einer Art Fernbedienung auf ein Kästchen. Es fing an zu blinken und er ging, ohne mich nochmal anzublicken, aus der Tür. So leb und stirb denn wohl, mein alter Kampfgenosse. Eine riesige Stichflamme machte den mittlerweile nächtlichen Hoftag hell. Und eine Druckwelle schleuderte mich über den halben Vorplatz. Es war mir in letzter Sekunde gelungen, mich zu befreien. Halbtaub, ohne Schuhe und mit angesenkten Klamotten sah ich im Feuerschein das, was einmal mein Auto war. Es war begraben unter den Wänden des alten Bauernhauses. Mein Handy hatte Arndt mir natürlich weggenommen. Keine guten Voraussetzungen, um die Welt so schnell wie möglich zu retten. Oder mindestens die Kulturbürgerschaft von B. Es war kurz nach 19 Uhr. Vielleicht konnte ich vorne an der Landstraße ein Auto stoppen. Ich machte mich buchstäblich auf die Socken und stolperte fluchend in der Dunkelheit über den steinigen Feldweg in Richtung, wo ich die Landstraße vermutete. Da kam ein Traktor, eindeutig. Durch den Nebel, der mittlerweile den Boden bedeckte, sah ich zwei schmale Lichtfingertasten. Ich rannte ihnen entgegen. Ein alter Bauer saß auf diesem Vorkriegsmodell. Hey, halt! Anhalten! Hast du ein Handy? Nee, immer mit der Ruhe, Jungchen. Was ist denn überhaupt los? Ich machte ihm mit wenigen Worten klar, was geschehen war und dass Ruhe jetzt die falsche Bürgerpflicht sei, was der alte Mann auch einzusehen schien. So begann die wilde Jagd. Der Bauer holte das Letzte aus seinem Trecker raus, was bedeutete, dass wir mit ungefähr 15 Stundenkilometern auf die Landstraße zurasten. Keine Sorge, Jungchen, in 2 Kilometern, da kommt mein Hoff. Wahnsinn. Bei dem Tempo bin ich morgen früh in B. Von da aus kannst du deine Kollegen anrufen. Was liegt denn da vorne auf der Straße? Sieht aus wie ein großer Vogel. Ach, wahrscheinlich wieder ein toter Schwan. In der Nähe, da ist so ein Privatsee. Die Vögel, die büchsen regelmäßig aus. Ja, da werden sie schon mal totgefahren. Aha. Na, schau mal. In dem Fall scheint der Schwanenkiller nicht weit gekommen zu sein. Da rechts in der Busch, der Kastenwagen. Halt mal an. Rainer Arndt saß aufgespießt von der Deichsel eines Heuwagens in seinem Auto. Die Stange hatte sich durch die Frontscheibe direkt in seinen Hals gebohrt. Kein schöner Anblick, doch fühlte ich durchaus so etwas wie Befriedigung. Für einen Moment wollte ich sogar meiner Es-gibt-nur-Zufälle-Theorie abschwören. Das ging mir dann aber doch zu weit. Mann, oh Mann, oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Zufällig kenne ich diesen Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Er liebte Schwäne, wollte ihm wahrscheinlich ausweichen, kam mit Schleudern und hat sich dann hier wohl zerlegt. Das ist übrigens der Mann, der das Haus da hinten in die Luft gesprengt hat und jetzt in B. Das gibt's doch gar nicht. Los, Mann, wir müssen weiter. Dem hier war noch nie zu helfen, jetzt erst recht nicht. Das gibt's doch gar nicht. Los, weiter! Siehst du die alte Scheune da? Ein paar hundert Meter weiter ist mein Hof. Sehr gut, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Halt an, halt sofort an! Was ist? Da, hinter der Scheune. Siehst du das? Blaues Auto mit Leuchtstreifen. Wenn das mal kein... Es war tatsächlich ein Polizeiwagen. Aber was machte der hier? Offensichtlich versteckt geparkt? Als ich die von innen beschlagenen Scheiben sah, dämmerte es mir. Hier war wohl eine gemischte Streife dabei, mittels gezieltem Körpereinsatz die Kollegialität zu vertiefen. Oder vielleicht sogar keine gemischte Streife? Kommen Sie raus da! Und wenn's geht, mit erhobenen Hosen. Hören Sie mal, die Scherzkeks, das kann sich teuer zu... Oh. Oh, Kommissar Kruske, ja. Wir hatten eine Panne und... Ja, hör auf zu labern, Mann, der Scheit, es brennt. Ich zwängte mich auf den Rücksitz und erzählte dieselbe Predigt wie dem Bauern, wobei mir schmerzhaft auffiel, dass ich ja gar nicht wusste, in welchem Musentempel die Bombe platziert war. Manderscheid, wir haben nur eine Chance. Die gesamte Trachtengruppe muss ausrücken und sämtliche in Frage kommenden Gebäude evakuieren. 1924, das wird knapp. Ja, bitte Einsatz aller verfügbaren Kräfte. Bombenattentat möglich in allen Kultureinrichtungen der Stadt. Sofortige Räumung erforderlich. KHK Kruske befand sich in Gefangenschaft des möglichen Täters. Wer funkt hier? KOK Manderscheid. Mensch, sind Sie wahnsinnig. Kruske ist ein kompletter Spinner und außerdem suspendiert. Wenn Sie noch eine Silbe dieses Schwachsinns über den Äther schicken, bewachen Sie ab morgen Kindergärten. Und zwar ganztags. Haben Sie mich verstanden? Ich glaube, es hakt. Mann, Kruske, was soll ich glauben? Ich... Glauben, ich, das ist es. Fahr zum Konzerthaus, los. Aber... Der Irre hat was von Religion gefaselt. Das neue Konzerthaus ist an eine ehemalige Kirche angebaut. Vielleicht haben wir ja Glück und... Weiß nicht. Bitte! Mein irrer Blick hatte ihn wohl beeindruckt. 19.59 Uhr. Manderscheid und ich stürmten auf die verdutzten Garderobenfrauen zu. Die Kollegin aus dem Streifenwagen sollte versuchen, den Kampfmittelräumdienst zu alarmieren. Wo werden die Container für die Instrumente aufbewahrt? Eine bombastische Konzertreise. Ich hatte plötzlich eine Idee, wo Arndt die Bombe versteckt hatte. Die Symphoniker sollten nächste Woche für ein Gastspiel nach Japan fliegen. Mann, Kruske, das sieht aber scheiße aus. Man hatte uns den Raum gezeigt, wo die verschlossenen Reisecontainer standen. Dafür bin ich nicht ausgebildet. Ich meine, sollen wir nicht lieber auf die Experten warten? Schnauze! Bis die da sind, wenn die überhaupt kommen, sind wir Hackfleisch. Ich habe so ein Ding schon mal gesehen, in einem Actionfilm mit Kurt Russell. Wir brauchten fast 10 Minuten, um die Schlösser aufzubrechen. Im ersten Plastiksprengstoff und ein Kabel, das zum zweiten Container führte. Dort Plastiksprengstoff und ein durchsichtiger Kasten, in dem sich ein seltsames Räderwerk befand. 2 Metallstifte, die sich aufeinander zubewegten und eine Digitaluhr, die offensichtlich die Sekunden rückwärts zählte. Kruske, das kann ganz schön in die Hose gehen, nicht wahr? Nee, wir müssen den Kasten nur aufbrechen und irgendwas Nicht-Metallisches zwischen die Stifte stecken. 0:13 heißt das, wir haben noch 13 Sekunden. Ah, gib mir dein Messer, los. 7, ich hab Angst. Kannst die Augen wieder aufmachen, Manderscheid. Glaub, es ist vorbei. Wie? Was steckt denn da zwischen den Stiften? Hundekeks. Habe ich immer in der Tasche. Was guckst du denn so? Ist doch was in die Hose gegangen. Staatsanwältin Adele Fleischer war bester Stimmung. Nun, Herr Kruske, das haben Sie ja fein gemacht. Ja, sehr fein. Wirklich. Höre ich da etwa sowas wie Anerkennung? Wobei ich anmerken muss, dass hier ja wohl Kommissar Zufall mal wieder den Löwenanteil der Arbeit hatte. Herr Kruske. Ich überlegte kurz, ob ich es übers Herz bringen könnte, eine meiner Gitarren über den Köpfen der Staatsanwältin und meines Chefs zu opfern, begnügte mich aber damit, die beiden anzugrinsen. Als ich das Präsidium verließ, sah ich Piepe und Oleg in inniger Unterhaltung. Alle Anzeichen einer sich anbahnenden Liaison, deren Vermittlung ich mir auf die Fahnen schrieb, hatte ich doch noch im Auto von Manderscheid Oleg angefunkt, er möge sich sofort zu Frau Bringshagen begeben. Falls diese ihm nicht Piepe wäre, solle er verhindern, dass ein bestimmtes Paket geöffnet wird. Alles in allem ein guter Tag, dachte ich, und freute mich auf Mensch und Mutter W. Solo für Kruske von Thomas Anzenhofer. Die Rollen und ihre Darsteller: Paul Kruske, Thomas Anzenhofer. Oleg Rosek, Stefan Lampadius. Piepe Bringshagen, Lola Klamroth. Schüller, Rainer Delventhal. Adele Fleischer, Justine Hauer. Manderscheid, Frank Casali. Rainer Arndt, Peter Kaganowitsch. In weiteren Rollen: Thomas Krutmann, Ilja Recepi, Daniel Breitfelder, Dimitri Alexandrov, Ludger Burmann, Ralf Drechsler und Bernhard Schütz. Technische Realisation: Werner Jäger und Jens-Peter Hamacher. Musik: Tarek Dosdoro und Rüdiger Scheibner. Regieassistenz: Peter Simon. Regie: Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.